Zwei Dinge können hilfreich sein, wenn du an diesem tiefen Gefühl etwas ändern willst. Erstens könntest du dich einer kontemplativen Übungsform widmen, die dein Bewusstsein in immer tiefere Schichten von Körper, Geist und Fühlen vordringen lässt. Es gibt zum Beispiel viele verschiedene Schulungsformen wie die Achtsamkeitsgewahrseinsmeditation oder unser Sitzen daheim. Durch solche Übungsformen wird dir bewusst, wie dein Körper, Geist konditioniert ist, und so kannst du dann allmählich etwas daran ändern. Solch eine Schulung ist wichtig, aber noch nicht alles. Wenn du übst, ohne deinen Glauben an die tote Welt zu erforschen, wird dieser Glaube vielleicht nur immer stärker. Ich habe dergleichen bei anderen Menschen erlebt. Die zweite Möglichkeit des Zugangs zur lebendigen Welt besteht darin, dir die in der Schule anerzogenen und von der Gesellschaft übernommenen Grundannahmen über deine Welt einmal wirklich anzusehen. Sie bilden die Geschichte, die ich eben erzählt habe. Untersuche sie, befrage sie, öffne dich anderen Möglichkeiten. Dann kannst du die beiden Wege verbinden. Die aus dem Hinterfragen gewonnenen Einsichten mit der vertieften Kenntnisnahme deiner Konditionierung, die dir aus dem meditativen Sitzen erwächst. Durch diese Ausbildung deines tieferen Fühlens und Bewusstseins wirst du mehr und mehr in einer neuen Welt leben. In ihrer Verbindung sind die meditative Praxis und das Erforschen deiner tiefen Konditionierung wie zwei Flügel, die dich über die tote Welt hinaus und in die lebendige Welt tragen. In den folgenden Briefen werde ich von dem sprechen, was die Wissenschaftler wissen und nicht wissen. Das wird dir deine Konditionierungen vor Augen führen. Ich will dir auch zeigen, dass in den Fakten und Theorien der Wissenschaftler nichts ist, was gegen die Existenz der lebendigen Welt spricht. Die Wissenschaft könnte dich ebenso gut von der lebendigen wie von der toten Welt überzeugen, wenn die Wissenschaftler diesen Weg eingeschlagen hätten. Zudem spricht vieles von dem, was die Wissenschaftler heute herausfinden, eher für die lebendige als für die tote Welt. Trotzdem wirst du nicht viele Wissenschaftler finden, die das auch zu sagen bereit wären. Immerhin, ein paar Mutige gibt es, wie wir noch sehen werden. Ich werde beim Schreiben dieser Briefe klar auseinanderzuhalten versuchen, was die tote und was die lebendige, die verzauberte Welt ist. Manchmal wirst du das Gefühl bekommen, alles sei so vollkommen klar, dass wir einfach den Schritt in die lebendige Welt tun können, ein für allemal. Aber die beiden Welten sind in unserem Leben schrecklich vermengt. Wir können nicht einfach die eine Welt hinter uns lassen und dann nur noch in der anderen sein, so sehr wir uns auch danach sehnen mögen. Wir müssen die tote Welt vor Augen behalten und den Sprung in die lebendige Welt immer wieder tun. Manchmal steht uns die lebendige Welt plötzlich vor Augen, und dann können wir uns diesem Augenblick überlassen. Aber dieser Einblick verschließt sich uns wieder, und dann gilt es zu springen, den Sprung in die lebendige Welt zu tun. Das ist unser Weg. Um ihn gehen zu können, müssen wir üben und wieder üben.